Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Im Namen Allahs des Allerbarmers, Barmherzigen, Allahs Segen, Heil und Barmherzigkeit, seinem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ich bezeuge, dass es keinen Gott gibt außer Allah und ich bezeuge, dass Muhammad Allahs Diener und sein Gesandter ist. Liebe Geschwister, wir machen inshallah ta'ala heute weiter mit dem Thema über die beiden Vergesslichkeitsniederwerfungen. Zur Barmherzigkeit Allah subhanahu wa ta'ala gehört, dass er uns erlaubt hat, versehentlich Fehler zu machen. Und wenn jemand im Gebet einen Fehler macht, hat er die Möglichkeit, diesen Fehler zu korrigieren und muss das Gebet nicht von Anfang an neu beginnen. Und in diesem Thema, oder wenn wir über die beiden Vergesslichkeitsniederwerfungen sprechen, auf Arabisch Sajdata As-Sahu, und bei diesen beiden Niederwerfungen geht es um zwei Niederwerfungen, die man am Ende eines Salah verrichtet, aufgrund eines Fehlers, den man gemacht hat. Oder eines Fehlers, den man wahrscheinlich gemacht hat. Und diese Angelegenheit, was natürlich mit Fehlern konkret gemeint ist, das sehen wir inshallah ta'ala jetzt im Laufe des Kapitels. Und es geht also um zwei Niederwerfungen, die man am Ende des Salah. Und mit Ende des Salah meinen wir entweder vor dem Taslim oder nach dem Taslim, wie wir inshallah ta'ala noch sehen werden. Zunächst einmal, warum machen wir überhaupt, oder was ist die Ursache für diese zwei Vergesslichkeitsniederwerfungen, Sajdat as-Sahu, auf Arabisch nennt man sie. Wenn man im Salah einen Fehler macht, dann oder wenn man im Salah, wenn man einen Fehler macht, dann haben wir drei Arten von Fehlern. Entweder man fügt etwas im Salah hinzu, oder man lässt etwas vom Salah aus, oder man ist sich nicht sicher, ob man etwas hinzugefügt hat oder ausgelassen hat. Das sind die drei Situationen, wofür wir diese zwei Sahu-Niederwerfungen machen. Und bei den Handlungen, die man hinzufügt, geht es selbstverständlich nur um solche Handlungen, die an sich Teil des Salah sind. Also noch einmal, wenn ich im Salah etwas hinzufüge, dann füge ich entweder etwas hinzu, das an sich Teil des Salah ist oder nicht Teil des Salah ist. Was wäre das für ein Beispiel? Wenn ich zum Beispiel im Salah eine dritte Sajda hinzufüge, dann habe ich etwas hinzugefügt, was eigentlich Teil des Salah ist. Wenn ich aber im Salah etwas hinzufüge, was nicht Teil des Salah ist, das wäre das zum Beispiel eine Handbewegung. Zum Beispiel zeige ich mit meiner Hand auf einen Gegenstand. Dann wäre das Teil, dann wäre das eine Hinzufügung, die nicht an sich Teil des Salah ist. Von welchen Art Handlungen reden wir? Wir reden jetzt nur von Handlungen, die an sich Teil des Salah ist. Die an sich Teil des Salah sind. Okay. Nur diese sind Grund dafür, wenn man sie dem Salah hinzugefügt hat, nur diese sind Grund dafür, dass der Salah, dass diese Handlung zwei Niederwerfungen am Ende des Salah erfordert. Also noch einmal, wir haben drei Situationen. Die erste Situation ist, man fügt etwas in Salah hinzu. Wir haben gerade erfahren, welche Art Taten es sind. Oder man lässt etwas vom Salah aus. Ist ja logisch, dass es hier um Taten geht, die Teil des Salah sind. Was willst du sonst im Salah auslassen? Und der dritte Fall ist, dass man sich unsicher ist. Das heißt, man ist im Zweifel, hat man etwas im Salah hinzugefügt oder nicht? Oder hat man etwas vom Salah ausgelassen oder nicht? Das sind die drei Situationen, die uns jetzt inshallah ta'ala im Laufe der nächsten Minuten beschäftigen werden, inshallah ta'ala. Zunächst einmal, das Urteil über diese beiden Niederwerfungen. Das Urteil lautet wajib. Das heißt also, wenn man etwas gemacht hat, wofür man zwei Niederwerfungen machen muss, dann ist wenn man etwas gemacht hat, wofür diese zwei Niederwerfungen gesetzlich sind, dann ist das Urteil über die zwei Niederwerfungen, dass sie wajib sind. Was bedeutet, dass sie wajib sind? Das bedeutet, ich muss sie am Ende des Salah vollziehen. Wenn ich sie absichtlich weglasse, ist mein Gebet ungültig. Sollte ich es allerdings vergessen, hole ich sie unter Umständen nach und manchmal entfällt es. Das werden wir inshallah ta'ala im Laufe des Kapitels sehen. Das ist die richtige Ansicht unter den Ulama, rahimahumullah ta'ala, weil der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam diese beiden Niederwerfungen am Ende des Salah angeordnet hat. Wie vollzieht man diese beiden Niederwerfungen? Es gibt zwei Fälle. Gemäß der richtigeren Ansicht unter den Ulama gibt es zwei Fälle, die man unterscheidet. Entweder man macht die zwei Niederwerfungen vor dem Salam oder man macht sie nach dem Salam, je nachdem, was man falsch gemacht hat. Wenn man sie vor dem Salam vollzieht, dann, bevor man Assalamu alaikum zur rechten Seite sagt, sagt man Allahu Akbar und geht dabei zur Niederwerfung und sagt dann Subhan Rabbi al-A'la, das ist nach manchen Ulama, rahimahullah, und sagt dann wieder Allahu Akbar und setzt sich hin und dann wieder Allahu Akbar und wirft sich ein zweites Mal nieder und wieder Allahu Akbar, setzt sich hin und spricht dann den Taslim. Das ist, wenn man es vor dem Salam macht. Sollte man die zwei Niederwerfungen allerdings nach dem Salam machen, dann macht man sie, nachdem man Assalamu alaikum links und rechts gesagt hat, sagt man Allahu Akbar und begibt sich dabei in die Niederwerfung und macht auch wiederum zwei Niederwerfungen. Und der Unterschied ist, dass man jetzt am Ende noch einmal Assalamu alaikum rechts und links hinzufügt. Das ist der Unterschied. Und man lässt richtigerweise den Tashahud aus. Das heißt also, ob man sie vorher macht oder nachher macht, immer sagt man danach Assalamu alaikum nach rechts und nach links. Das sind die zwei Niederwerfungen. Das ist die Art und Weise dieser beiden Niederwerfungen, wie man sie verrichtet. Bis wann darf man diese beiden Niederwerfungen verrichten? Stell dir vor, du hast einen Fehler gemacht im Salah, wofür du diese zwei Niederwerfungen machst. Diese zwei Niederwerfungen, stell dir vor, du machst sie in der Moschee oder zu Hause in deinem Zimmer, in dem du gebetet hast. Dann ist das jeweils dein Gebetsplatz. Das heißt, wir betrachten den Gebetsplatz. Solange du noch dich innerhalb dieses Gebetsplatzes befindest, verrichtest du diese zwei Sajda. Das heißt, auch wenn du sie vergessen hast, stell dir vor, du betest ein Salah und normalerweise solltest du am Ende des Salah zwei Sajda verrichten. Aber du hast es vergessen. Und du stehst von deinem Gebetsplatz auf, laufst ein bisschen hin und her in der Moschee, gehst du zum Beispiel zu einer Wand und lehnst dich an und nimmst den Koran in die Hand und liest und dann fällt dir ein, dass du die zwei Sajda vergessen hast. In diesem Fall befindest du dich gesetzlich gesehen noch in einem Salah und du kehrst zu der Stelle zurück, an der du gebetet hast und verrichtest diese zwei Niederwerfungen und dein Gebet ist damit gültig. Der zweite Fall ist, dass dir diese Sache erst später einfällt, nachdem du den Ort, an dem du gebetet hast, verlassen hast. Das heißt, du bist wenn du in der Moschee gebetet hast, du hast die Moschee verlassen. Oder wenn du zu Hause in deinem Schlafzimmer gebetet hast, dann bist du in die Küche gegangen. In diesen Fällen entfallen diese beiden Vergesslichkeitsniederwerfungen und dein Gebet ist gültig. Das ist das, was wir gemeint haben am Anfang, als wir gesagt haben, diese zwei Niederwerfungen gehören zu den Wajib-Handlungen. Und der Beweis dafür, für diese Fallunterscheidung, ist der Hadith von Abu Huraira, radiallahu ta'ala anhu, über den wir bereits gesprochen haben. Und ich fasse ihn noch einmal zusammen. Er berichtet, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam einmal das Wuhr oder Asr-Gebet verrichtet hat und dabei nur zwei Raka'a verrichtet hat. Und nachdem er fertig war, stand er auf und lehnte sich an einen Holzbalken in der Moschee und flechtete seine Finger ineinander und bis man ihn darauf aufmerksam machte, dass er nur zwei statt vier Raka'a verrichtet hat. In diesem Moment, nachdem er sich vergewissert hatte, dass er wirklich nur zwei Raka'a statt vier Raka'a verrichtet hat, ist er sallallahu alaihi wasallam zu seinem Platz zurückgekehrt und hat mit der Gemeinschaft noch weitere zwei Raka'a verrichtet und danach die zwei Sajda verrichtet. Und er befand sich noch innerhalb des Gebetsplatzes, was darauf hinweist, dass man, solange man sich noch auf dem Gebetsplatz aufhält, die zwei Sajdas noch zu verrichten hat. Sonst hätte er es ja nicht gemacht, alaihissalatu wassalam. So viel zum dem letzten Zeitpunkt, bis man diese, wie lange man diese zwei Niederwerfungen noch vollzieht. Die nächste Angelegenheit ist, gibt es einen Unterschied zwischen dem Imam, dem Ma'mum und dem Munfarid? Erst einmal, was wir über den Imam sagen, gilt auch für den Munfarid, der alleine betet. Allerdings unterscheidet sich der Ma'mum von den anderen beiden. Der Ma'mum ist derjenige, der hinter dem Imam betet, der Angeführte, sprachlich. Für ihn gilt grundsätzlich, dass er, solange er hinter dem Imam betet, er nur zwei Niederwerfungen macht, wenn auch der Imam diese zwei Niederwerfungen macht. Das heißt also, wenn der Imam einen Fehler macht und du betest hinter dem Imam und er macht am Ende des Salat zwei Niederwerfungen, dann machst du sie mit ihm. Egal, ob du den Fehler mitgemacht hast oder ob du den Fehler nicht mitgemacht hast. Denn der Prophet sagt, sallallahu alaihi wasallam, innama ju'ila al-imamu liyu'tamma bih. Das heißt, der Imam ist dafür da, dass man ihm nachmacht. Und es wäre eine deutliche Unterscheidung von Imam, wenn der Imam sich niederwirft und du dich nicht niederwirfst. Der zweite Fall ist, dass du den Fehler machst hinter dem Imam. Wenn du den Fehler hinter dem Imam machst, wenden wir genau die gleiche Regel an. Der Imam ist dafür, dass du ihm nachmachst. Wenn du dich niederwirfst, obwohl der Imam dich nicht niederwirft, hast du dich von deinem Imam unterschieden. Deswegen entfällt für dich hinter dem Imam, entfallen für dich hinter dem Imam die zwei Vergesslichkeits-Niederwerfungen. Der dritte Fall ist, dass du einen Fehler machst, während du deine Raka'a, während du eine Raka'a nachholst. Stell dir vor, du hast mindestens eine Raka'a verpasst und während dieser Raka'a machst du einen Fehler. In diesem Fall gibt es keinen Grund, die beiden Vergesslichkeitsniederwerfungen auszulassen, denn du hast sie gemacht, während du quasi alleine gebetet hast und in diesem Fall korrigierst du deinen Fehler am Ende des Salah, wenn du indem du zwei Niederwerfungen machst. Das sind die Fallunterscheidungen hinsichtlich des Ma'mum und des Imam. Was wir gerade eben gesagt haben, an Unterscheidungen zwischen Imam und Ma'mum, bezieht sich nicht auf folgenden Fall, auf den Fall, dass du eine Rückenhandlung unterlassen hast. Mit anderen Worten, wir haben hier ich mache es einfacher, indem ich jetzt einfach nur diesen Fall bezeichne, auf den es sich nicht bezieht. Es bezieht sich nicht auf den Fall, dass du hinter dem Imam eine Rukunhandlung unterlassen hast. Und ihr könnt euch schon noch daran erinnern, deswegen habe ich darauf hingewiesen am Ende des letzten Unterrichtes, wie wichtig es ist, dass wir uns merken, was ist eine Rukunhandlung und was ist eine Wajib-Handlung im Salah. Denn das hat jetzt einen großen Einfluss auf das Kapitel, was wir heute durchnehmen. Das heißt noch einmal, hinter dem Imam, was wir gerade eben gesagt haben, der Imam garantiert, übernimmt, bürgt für die Fehler, die du hinter ihm machst, solange es keine Auslassung einer Rückenhandlung ist. Noch einmal, ich sage absichtlich Auslassung einer Rückenhandlung. Ich habe nicht gesagt, solange es eine Rückenhandlung ist. Denn wenn es eine Rückenhandlung wäre, könnte es auch eine Hinzufügung gewesen sein, richtig? Das habe ich nicht gesagt. Ich habe gesagt, die Auslassung einer Rückenhandlung. Die Auslassung einer Rückenhandlung wird vom Imam nicht übernommen. Ansonsten alles andere wird vom Imam übernommen. Sprich, wenn du eine Rückenhandlung versehentlich hinzugefügt hast oder wenn du eine Wajib-Handlung versehentlich hinzugefügt hast oder wenn du eine Wajib-Handlung versehentlich weggelassen hast. Das sind die Unterschiede zwischen dem Imam und dem Ma'mum. Beziehungsweise zwischen dem Munfarid und dem Ma'mum. Allahu a'lam. Die Frage ist jetzt, wann vollzieht man die Sahu-Niederwerfungen? Die Sahu-Niederwerfungen, das heißt, wenn man einen Fehler gemacht hat im Gebet, kann es haben wir gesagt, richtigerweise vollzieht man die Niederwerfungen entweder vor dem Salam oder nach dem Salam. Entweder vor dem Salam oder nach dem Salam. Welche Fälle das jetzt sind, die möchten wir inshallah jetzt konkret besprechen. Wir haben gesagt, es gibt, wie viele Fälle gibt es dafür, dass man zwei Niederwerfungen macht, Drei. Drei Ursachen gibt es dafür, dass man Niederwerfungen macht. Die erste Ursache, liebe Geschwister, ist die Hinzufügungen. Man hat etwas im Salah hinzugefügt. Wenn ich etwas im Salah hinzufüge, dann kann das entweder eine Rukunhandlung sein oder eine Wajib-Handlung sein, richtig? Weil eine Sunna-Handlung hinzufügen, das ist nicht Gegenstand unseres Themas gemäß der richtigen Ansicht von den Ulama. Wir reden jetzt nur von der zusätzlichen, wir reden nur von der Hinzufügung einer Rückenhand. Das heißt zum Beispiel, eine Person macht zweimal Rukur in einer Raka'a oder zweimal Sajda in einer Raka'a. Okay. Oder nach manchen Gelehrten, sie liest zweimal die Fatiha. Okay, weil das sind alles Rückenhandlungen. Ja. Das ist das. Es könnte auch sein, dass jemand mehr als zwei Rukunhandlungen hinzufügt. Also mehr als eine hinzufügt. Kann sein, macht zwei oder drei oder vier. Warum? Wie kann das passieren? Sehr realistisch. Ja, da heißt es sogar viel realistischer, dass er mehrere macht als nur eins, zwei. Und zwar, wenn er eine ganze Raka'a hinzufügt, wenn er statt vier, fünf Raka'a gebetet hat. In diesem Fall, wenn man eine Raka'a hinzugefügt hat, Entschuldigung, nein, einen Rukn hinzugefügt hat, oder einfach nur eine Rukunhandlung hinzugefügt hat, in diesem Fall macht man den Taslim macht man die beiden Niederwerfungen nach dem Salam. Denn als der Prophet alaihissalatu wassalam im Hadith von Abu Huraira radiallahu ta'ala anhu zwei Raka'a verrichtet hat statt vier, denn als er zwei verrichtet hat statt vier, hat er am Ende des Salah, nach dem Salam, die zwei Niederwerfungen gemacht. Ja? Weil er hat etwas hinzugefügt. Was hat er hinzugefügt? Natürlich den Taslim, denn er hat ja zu früh Taslim gesprochen, alaihi salatu wassalam. Deswegen nehmen wir daraus, dass er es am Ende, dass man, wenn man etwas hinzugefügt hat, an Rukunhandlungen oder auch an Wajib-Handlungen, dann macht man den Salam, dann macht man die zwei Sajdas, am Ende das Salah nach dem Taslim. Das ist der erste Fall. Man hat also eine Rukunhandlung hinzugefügt. Das gleiche gilt, zweites Beispiel, wenn jemand eine ganze Raka'a hinzugefügt hat. Jemand betet Fajr-Gebet und er hat zwar, statt zwei Raka'a betet er drei Raka'a. In diesem Fall, wenn er zur dritten Raka'a aufsteht, sobald er sich bewusst wird, dass er aufgestanden ist zu einer zusätzlichen Raka'a, es kann sein, dass er es sofort merkt, kann sein, dass er es erst nach dem Rukur merkt, kann sein, dass er es erst merkt, nachdem er schon wieder im Sujud ist, kann alles sein. Sobald er sich daran erinnert, muss er sich sofort hinsetzen und den Tashahhud sprechen, denn er befindet sich gesetzlich an dieser Stelle, und zwar am Ende der zweiten Raka'a muss er Tashahhud sprechen und die zwei Sajidas nach dem Salam machen, weil er ja mehrere, mindestens ein, aber oder auch mehrere Rückenhandlungen hinzugefügt hat. Das ist, wenn du jetzt alleine gebetet hast und der Imam etwas, Entschuldigung, wenn du alleine gebetet hast und dir das passiert ist. Oder wenn du als Imam vorgebetet hast und dir das Gleiche passiert ist. Was ist aber, liebe Geschwister, wenn man hinter dem Imam betet und der Imam jetzt eine Rukunhandlung hinzugefügt hat. Nehmen wir als Beispiel ein realistisches Beispiel. Der Imam, was eben öfter vorkommt oder vorkommen kann, dass der Imam zu einer zusätzlichen Raka'a aufsteht. Normalerweise ist das Gebet im Asr nach vier Raka'a fertig, aber er steht zu einer fünften Raka'a auf, weil er dachte, dass er erst drei Raka'a verrichtet hat. Deswegen steht er gemäß seiner Überzeugung zur vierten auch, aber in Wirklichkeit ist es bereits schon die fünfte. In diesem Fall die Leute, die hinter dem Imam beten, sind nicht alle gleich. Es gibt manche von ihnen, und das wird wahrscheinlich die überwiegende Mehrheit sein, sie wissen, dass der Imam zu einer zusätzlichen Raka aufgestanden ist und dass diese Raka überflüssig ist und ungesetzlich ist, weil das Gebet eigentlich schon vollständig ist. In diesem Fall bleiben die Ma'mum sitzen und weisen den Imam als Männer mit Subhanallah hin und als Frau mit Klatschen hin, sofern natürlich der Mann das auch hören kann. Das macht keinen Sinn, wenn jemand in der 100. Reihe ist, wie in manchen großen Moscheen, und dann etwas sagt, was der Imam vorne niemals hören kann. In diesem Fall weisen die Ma'mum den Imam darauf hin und bleiben sitzen, denn normalerweise müssten sie jetzt den Tashahhud sprechen. Es gibt es zwei Möglichkeiten, entweder der Imam reagiert oder er reagiert nicht. Wenn der Imam reagiert, dann setzt er sich hin und sie beten zusammen weiter. Und sie werden, wenn der Imam bereits schon eine Rückenhandlung hinzugefügt hat, weil er zum Beispiel aufgestanden ist, Aufstehen ist eine Rückenhandlung, dann werden sie am Ende des Salam, am Ende des Salah nach dem Salam zwei Niederwerfungen vollziehen. Der zweite Fall ist, dass der Imam nicht reagiert. Dass der Imam nicht reagiert und dass er weiter betet, weil er überzeugt ist, dass er richtig betet. Jetzt müssen wir unterscheiden. Was dich angeht hinter dem Imam, du bleibst sitzen, sprichst den Tashahhud, das Salat al-Ibrahimiyya, machst Dua, solange bis der Imam wieder sich hinsetzt und beendest mit ihm dein Gebet. Das ist richtiger und stärker, als zu sagen, dass du alleine dein Gebet beendest. Was den Imam angeht, müssen wir unterscheiden. Wenn ihn mehrere Leute darauf hingewiesen haben, dass er falsch liegt, so ist er verpflichtet, die Ansicht der Leute seiner eigenen Ansicht vorzuziehen. Wenn keiner ihn darauf hinweist, handelt nach seiner Überzeugung. Wenn einer ihn darauf hinweist, dann kann es sein, dass er sagt, dann kann es sein, dass er der Meinung ist, dass derjenige hinter ihm ist, falsch liegt. Richtig? Wenn er der Meinung ist, dass derjenige hinter ihm ist, falsch liegt, dann steht seine Aussage gegen die Aussage desjenigen, der hinter ihm steht. Und die Aussage steht 1:1. In diesem Fall bleibt er bei seiner eigenen Überzeugung, solange er sich noch sicher ist. Wenn er aber im Zweifel ist, war das, er verlässt sich auf den hinten dran. Sollten allerdings mehrere Leute ihn darauf hinweisen, wie das in der Regel auch der Fall ist, denn normalerweise werden mehrere Leute Subhanallah sagen und mehrere Leute ihn darauf hinweisen, dass er falsch liegt, dann muss er umkehren und muss er handeln nach dem, was die Leute gemacht haben. Wenn er es nicht macht, ist sein Gebet ungültig. Denn aus welchem Grund bleibt er bei seiner eigenen Überzeugung, wenn die Wahrscheinlichkeit, dass die Jama'a, die hinter ihm betet, recht hat, viel größer ist? Der zweite Fall ist, oder die zweite Gruppe hinter dem Imam sind diejenigen, die nicht wissen, dass der Imam eine zusätzliche Raka gebetet hat. Es gibt manche Leute, die sind unaufmerksam. Sie machen einfach alles nach, was der Imam macht und denken nicht mit. In diesem Fall, sie bleiben bei dem, was normalerweise der Fall ist. Was ist grundsätzlich der Fall? Dass der Imam recht ist. Grundsätzlich ist der Fall, dass der Imam Salah im Recht ist, bis klar geworden ist, dass er falsch liegt. In diesem Fall beten sie also mit dem Imam weiter, bis ihnen klar wird, weil zum Beispiel die große breite Masse alle sitzen geblieben ist, ja, oder bis sie ihnen einfällt, ach stimmt ja, da hat er schon, wir sind ja im Fajr gebeten, hat den ersten Rak'a die Sura gelesen, den zweiten Rak'a die Sura gelesen, und was bleibt jetzt noch, wenn das keine dritte Rak'a mehr? Ja. In diesem Fall sollen sie natürlich, wie heißt es, mit dem Imam nicht mehr mitbeten, weil ihnen klar geworden ist, dass der Imam einen Fehler gemacht hat. Die dritte Gruppe hinter den Imam sind diejenigen, die selbst noch nicht fertig sind mit ihrem Salah, weil sie noch mindestens einen Rak'a nachzuholen haben. In diesem Fall dürfen sie mit dem Imam mitbeten. Wenn der Imam also der Überzeugung ist, dass er noch nicht die Zahl vollendet hat, dann dürfen sie mit dem Imam mitbeten, denn sie sind entschuldigt, weil ihnen fehlt noch ein Raka'a. Und der Imam ist ebenfalls entschuldigt, weil er der Überzeugung ist, dass er noch nicht fertig ist. Und sie beten mit dem Imam mit, und das wäre für sie beide eine, oder das wäre für die hinter dem Imam eine gültige Raka'a. Manchmal weist man den Imam auf seinen Fehler hin, aber er versteht ihn nicht. Stell dir mal vor, du möchtest den Imam darauf hinweisen, dass er die Fatiha lesen soll. Und du sagst, also der Imam steht auf und er fängt an, direkt eine Sura aus dem Koran zu lesen. Und du sagst Subhanallah. Dann kann es sein, dass der Imam nicht versteht, was du willst. Und deswegen macht es Sinn, in diesem Fall, nach manchen Gelehrten einfach, den Anfang der Fatiha vorzusagen. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Und wenn er das auch nicht versteht, darfst du auch direkt sagen, lies die Fatiha. Weil er es sonst nicht verstehen wird. Das heißt also, wir gehen schrittweise. Wir machen das, was wir machen müssen. Wenn er durch Subhanallah versteht, Alhamdulillah. Wenn er es nicht versteht, du kannst den Anfang der Sura ihm vorsagen. Wenn er das auch nicht verstanden hat, dann sagst du ihm direkt, was er zu tun hat. Und das auch ist entnommen aus dem Hadith von Abu Huraira, radiallahu anhu, den wir vorhin erwähnt haben, aber ich habe ihn nicht in voller Länge erwähnt, aber ihr könnt ihr nachschlagen, inshallah. Da kann man daraus die Sache auch ableiten. Wie verhält man sich, wenn man im Salah ist? Man selbst hat noch zwei Raka'at oder ein Raka'a nachzuholen und der Imam will sich aber niederwerfen. Das heißt also, der Imam sagt, Assalamu alaikum wa rahmatullah, Assalamu alaikum wa rahmatullah und will sich jetzt niederwerfen. Dieser Fall, der ist für uns interessant. Weil wenn der Imam sich niederwerfen will vor dem Salam, gibt es keinen Grund, warum du nicht mit ihm mitmachen sollst. Machst du mit ihm mit und danach betest du weiter. Aber wenn der Imam Assalamu alaikum wa rahmatullah, Assalamu alaikum wa rahmatullah sagt und dich dann niederwirft, aber du hast noch eine Raka'a nachzuholen, was sollst du zuerst machen? Sollst du dich mit dem Imam niederwerfen und dann deine Raka'a nachholen? Oder sollst du dich erst deine Raka'a nachholen und dann dich mit dem Imam niederwerfen am Ende des Salah? Und die Antwort lautet, dass du, solange du dich noch nicht aufgestellt hast, betest du mit dem Imam mit. Das heißt, du machst die zwei Raka'a mit ihm, denn grundsätzlich gilt, dass dein Salah in Verbindung steht mit dem Salah des Imam. Also betest du mit dem Imam die zwei Sajda, zwei Niederwerfungen, und wenn er fertig ist, und dann stehst du auf, ohne dass du natürlich den Salam sprichst. Der Imam sagt, Salamu alaikum wa rahmatullah, Assalamu alaikum wa rahmatullah. Du sagst natürlich nicht Salamu alaikum wa rahmatullah, du bist noch nicht fertig. Du stehst direkt auf und betest deine Rak'at nach. Okay? Das ist das, wie man sich zu verhalten hat in diesem Fall. Denn grundsätzlich, der Prophet sagte, sallallahu alaihi wa sallam, innama ju'ila al-imam liyu'tamma bihi, der Imam ist dafür da, dass man ihm nachmacht. Ich erinnere noch einmal daran, damit man nichts verwechselt, es geht hier, liebe Geschwister, um die Handlungen im Salah, die hinzugefügten Handlungen, die eigentlich Teil des Salah sind. Zugefügte Handlungen, die eigentlich an sich betrachtet Teil des Salah sind. Sajda, Rukur, Qiyam, ja, all das sind Handlungen, die Teil des Salah sind. Ich rede nicht davon, dass eine Person nach rechts schaut, nach links schaut, nach oben schaut, nach unten schaut. Das sind auch Handlungen, die hinzugefügt werden zum Salah, aber sie sind nicht an sich Teil des Salah und deswegen haben sie nichts zu tun mit unserer Thematik. Und wir haben bereits schon darüber gesprochen, wenn jemand sich zu viel bewegt, nach manchen Ulama ab drei Bewegungen hintereinander Und auf jeden Fall, wenn er so viel Bewegung macht, dass man denkt, er betet gar nicht, in diesem Fall urteilt der Faqih, dass sein Gebet ungültig geworden ist. Das war so viel zu den Hinzufügungen im Salah. Der zweite Fall ist, dass man etwas ausgelassen hat beim Salah. Wir haben also etwas jetzt gerade im Salah hinzugefügt. Entweder eine Rukunhandlung oder auch eine Wajib-Handlung, das habe ich jetzt nicht explizit angesprochen, aber das für eine Wajib-Handlung gilt nach manchen Gelehrten das Gleiche. Ich mache ein Beispiel dafür. Stell dir mal vor, du bist im Rukur und du sagst normalerweise Subhan Rabbi al-Azim. In diesem Fall hast du Subhan Rabbi al-Azim verwechselt und hast angefangen zu sprechen Sami Allahu liman hamid. Oder Rabbana wa lakal hamd. Oder nach manchen Ulama, Rabbi ighfirli. Und nach manchen Gelehrten, Subhan Rabbi al-Azim. Auf jeden Fall hast du ein Wajib-Dhikr mit einem anderen vertauscht. In diesem Fall, was machst du? Naja, solange du noch im Rukur bist, sagst du Subhan Rabbi al-Azim und betest dein Gebet weiter. Aber du hast eigentlich vorher aus Versehen Sami Allahu liman hamida gesagt, richtig? Und diese Aussage ist eine Wajib-Handlung. Und das ist eine Handlung, die an sich Teil des Salah ist. Und du hast sie hinzugefügt. Dann gilt normalerweise was? Dass man diese Sajda am Ende des Salah macht. Und in diesem Fall darf man die Sajda am Ende des Salah machen. Wir verpflichten aber denjenigen nicht dazu. Man darf diese Sajda machen. Ist auch besser. Dann geht man dieser Meinungsverschiedenheit aus dem Weg. Aber wir verpflichten denjenigen nicht dazu, denn hier gibt es eine Thematik, ich möchte nicht zu sehr darauf eingehen, weil es die Frage ist, nämlich diese hinzugefügte Handlung des Salah hat nach manchen Gelehrten an dieser Stelle keinen Platz. Und deswegen werten sie sie, als wäre sie eine sinnlose Handlung im Salah. Aber gemäß dem Grundsatz, den wir gelernt haben, ist es an sich Teil des Salah. Und deswegen hat man etwas hinzugefügt, was Teil des Salah ist, und so macht man am Ende des Salah zwei Sajda. Und das ist die sichere Ansicht zweifellos. Und sollte jemand das nicht machen, werten wir sein Gebet allerdings nicht als ungültig. Das ist allgemein. Ansonsten im konkreten Fall haben wir gesagt, wenn einer Subhana Rabbi al-Azim verwechselt mit Subhana Rabbi al-A'la, dann macht das gar nichts aus. Warum? Weil die Pflicht ist nicht, Subhana Rabbi al-Azim zu sagen, die Pflicht ist es, dass man Allah lobpreist. Und auch wenn du sagst, Subhana Rabbi al-A'la oder Subhana Rabbi al-Rahman oder Subhana Rabbi al-Karim, das wäre alles eine Umsetzung der Anordnung des Propheten, sallallahu alaihi wasallam. Das ist aber ein anderes Thema. Deswegen habe ich extra das Beispiel gebracht mit Sami Allahu liman hamida, weil das ist keine Umsetzung der Aussage des Propheten, sallallahu alaihi wasallam, dass wir Tasbih machen sollen während dem Rukur. Tayyib. Wir haben also gelernt, wenn wir es hinzufügen, machen wir den Taslim und dann machen wir hinterher zwei Vergesslichkeitsniederwerfungen. Der zweite Fall ist, wir haben etwas ausgelassen. Wenn wir etwas auslassen, müssen wir unterscheiden zwischen den Rukn und den Wajib-Handlungen. Denn Rukn-Handlungen, haben wir gesagt, sind diejenigen Handlungen, die Bestandteile des Salahs sind, unbedingte Bestandteile. Das heißt, unbedingt heißt, du musst sie unbedingt machen. Du kannst sie nicht einfach weglassen. Solange du dazu imstande bist, musst du diese Rukun-Handlung machen. Weil sie das Salah an sich ausmacht. Wenn du jemanden entschuldigen würdest, damit du das auch ein bisschen logisch vielleicht verstehst, es gibt ja logische Beweise im Text, das wäre ein logischer Beweis, wenn du jemanden entschuldigen würdest, dass er eine Rückenhandlung vergessen hat, dann müsstest du ihn entschuldigen, wenn er das ganze Salah vergessen hat. Weil das ganze Salah besteht letztendlich aus was? Aus Rückenteilen. Okay? Und stell dir vor, er hat das Salah vergessen. Dann sagst du, Khalas, okay, du hast vergessen, du brauchst nicht mehr nachbeten. Nein? Aber der Prophet sagt es, wer ein Salah vergessen hat oder verschlafen hat, soll es nachholen, sobald er sich daran erinnert. Deswegen die Rukunhandlungen, sie müssen unbedingt verrichtet werden. Bleiben wir erstmal bei den Rukunhandlungen. Rukunhandlungen unterscheiden wir zwei Arten. Das ist nicht kompliziert und das ist ganz einfach logisch, denn die erste Art ist der Tahrim Takbir, das erste Allahu Akbar. Stell dir mal vor, jemand vergisst das erste Allahu Akbar zu sagen. Muss er dann am Ende zwei Sajda machen? Ja? Braucht gar nichts machen, er muss das ganze Gebet wiederholen, weil er hat gar nicht gebetet. Okay? Das heißt, wir reden nicht über zwei Niederwerfungen, wenn gar kein Salah stattgefunden hat. Okay? Deswegen diese Falle unterscheiden. Ansonsten bei allen anderen Rückenhandlungen, wenn er sie absichtlich weglässt, natürlich sein Gebet ungültig, weil es ja eine Pflicht ist, Salah. Wenn er sie allerdings versehentlich weggelassen hat, weil er sie vergessen hat, dann gilt folgender Fall. Wenn man eine Rukunhandlung weggelassen hat. Ich mache ein Beispiel dafür, denn an Beispielen wird es immer deutlich. Erst sage ich die Regel und danach sage ich inshallah ein, zwei Beispiele dazu. Die Regel lautet, wenn man eine Rukunhandlung vergessen hat, muss man zu dieser Stelle sofort zurückkehren, sobald man sich daran erinnert. Es sei denn, man erreicht schon die gleiche Stelle in der darauf folgenden Raka. Weil dann kannst du nicht mehr zurückkehren. Richtig? Beispiel, jemand hat die Fatiha vergessen zu lesen. Und er geht in den Rukur und sagt, Sami Allahu min Hamida, Rabbana Raham, und geht in Sujud. Und jetzt in diesem Moment fällt ihm ein, dass er die Fatiha nicht gelesen hat. Was muss er machen? Er muss zurückkehren und sofort, also er zurückkehrt zur Stelle, wo er im Stehen zurückkehren und die Fatiha beten. Und dann normal weiter beten. Und am Ende des Salah muss er was machen? Zweite Sajda. Weil er hat ja mehrere Sachen im Gebet hinzugefügt, die nicht dazugehören. Alles, was er nach der Stelle gemacht hat, wo die Fatiha vergessen hat, war Hinzufügungen. Also muss er am Ende des Salah und Salam zwei Sajda machen. Der zweite Fall ist, stell dir mal vor, er hat die Fatiha vergessen und betet weiter. Und dann, als er zur zweiten Raka'a aufsteht, liest er die Fatiha und in dem Moment fällt ihm ein, dass er in der ersten Raka'a die Fatiha vergessen hat. Was willst du mir sagen jetzt in diesem Moment? Kannst du mich sagen, kehr wieder zurück? Du sagst einfach, ab jetzt betest du weiter, als wäre das deine erste Raka'a. Jetzt betest du einfach weiter und tust so, als hättest du vorher die Raka'a gar nicht gebetet. Okay? Das sind die zwei Fälle, die wir voneinander unterscheiden. Und natürlich am Ende muss er die zwei Niederwerfungen vollziehen, weil er hat ja mehrere Rücken hinzugefügt. Und genau das Gleiche, was wir vorhin gesagt haben, wenn ihm diese Sache erst bewusst wird, am Ende des Salah, korrigiert er es, solange er sich noch an der Stelle befindet, wo er gebetet hat. Und sollte er sich erst daran erinnern, nachdem er den Gebetsplatz verlassen hat, sprich die Moschee verlassen hat, oder den Raum verlassen hat, in dem er gebetet hat, dann wird sein Gebet dadurch ungültig. Dann wird sein Gebet dadurch ungültig. Nicht wie bei Hinzufügung. Denn bei Hinzufügung, wenn jemand etwas im Gebet hinzufügt, dann hat er eigentlich ein komplettes Gebet verrichtet, er hat nur etwas mehr gemacht. Richtig? Dann gibt es keinen Grund, sein Gebet für ungültig zu erklären, wenn er die Sajda das vergessen hat zu machen. Aber wenn jemand ein Rukun des Salah vergessen hat zu machen, dann erklären wir sein Gebet für ungültig, wenn er die zwei Sajda das vergessen hat zu machen und sich erst daran erinnert, wenn die Moschee verlassen hat. Okay? Weil sein Gebet war, das ist an sich nicht komplett. Das Gebet und Gebet fehlt etwas. Das sind die zwei. Das war, wenn man eine Rukunhandlung ausgelassen hat. Wenn man allerdings eine Wajib-Handlung ausgelassen hat, dann kommt es darauf an. Machen wir ein Beispiel. Was ist das typischste Beispiel für, dass man eine Wajib-Handlung vergessen hat? Das ist, wenn man zum Beispiel sein Maghrib-Gebet verrichtet und nach der zweiten Sajda vergisst zu sitzen und direkt aufsteht zur dritten Raka'a. Man hat also vergessen, sich hinzusetzen und vergessen zu sagen, At-Tahiyyatu lillahi wa s-salawatu wa t-tayyibat bis abduhu wa rasul. In diesem Fall kommt es darauf an, wenn man sich daran erinnert, noch bevor man sich hingestellt hat, setzt man sich sofort hin, sagt At-Tahiyyatu lillahi wa s-salawatu, betet normal weiter und braucht gar nichts mehr. Der zweite Fall ist, dass du dich bereits aufgestellt hast. Wenn du dich bereits aufgestellt hast, das Stehen im Salah, ist das ein Wajib oder ist ein Rukn? Ein Rukn. Ein Rukn ist hierarchisch betrachtet stärker oder schwächer als eine Wajib-Handlung? Stärker, Taba, weil sie entfällt nie. Wajib kann entfallen. Deswegen habe ich gesagt, sehr wichtig, dass wir wissen, unterscheiden zwischen Rukn und Wajib. Tayyib. Also wenn er bereits aufgestanden ist und hat vergessen, At-Tahiyyatu lillahi wa s-salatu im Sitzen zu sagen, dann sagen wir ihm, kehr nicht mehr zurück, denn du bist bereits zu einer Rukn-Handlung übergegangen. Kehr nicht zurück, sondern bete weiter und am Ende des Salah machst du vor dem Salam zwei Niederwerfungen. Am Ende des Salah machst du vor dem Salam zwei Niederwerfungen. Warum vor dem Salam? Weil er etwas ausgelassen hat. Und darauf weist der Hadith von Abdullah ibn Malik ibn Buhayna radiyallahu ta'ala anhu hin, wo der Prophet sallallahu alaihi wasallam das so gemacht hat. Das ist die Fallunterscheidung, die wir in diesem Fall machen. Das ist, wenn man eine Wajib-Handlung versehentlich weggelassen. Aber eine Wajib-Handlung absichtlich weg ist, das Gebet dadurch ungültig. Das war also, wenn wir eine Wajib- oder Rukn-Handlung ausgelassen haben. Was ist, wenn man eine Sunna-Handlung auslässt? Gemäß der richtigeren Ansicht, bei einer Sunna-Handlung macht man keine Vergesslichkeitsniederwerfungen. Wenn du also daran gewöhnt bist, immer dreimal Subhana Rabbi al-A'la zu sagen im Sujud, und diesmal hast du es nur zweimal gesagt und das dritte Mal vergessen, dann machst du am Ende des Salah keine Niederwerfungen. Denn die Überlieferungen, es gibt einen allgemeinen Hadith, der darauf hinweist, wie manche Gelehrte das auch dieser Meinung sind. Aber wir kennen aus keinem praktischen Hadith, dass der Prophet a.s.w. das so gehandhabt hat. Und hier besteht auch die Befürchtung, dass dadurch die Anzahl der Vergesslichkeitsniederwerfungen in unglaublich in die Höhe schießt. Wir haben also über zwei von drei Fällen jetzt gesprochen, Hinzufügungen und Auslassungen. Kommen wir zum dritten Fall und dieser dritte Fall ist auch, Alhamdulillah, nicht kompliziert. Man ist sich nicht sicher. Hat man diese Handlung im Salah gemacht oder hat man diese Handlung im Salah nicht gemacht? Die Unsicherheit wenn man sich in einer Sache unsicher ist, gibt es zwei Fälle. Entweder 50-50. Ich weiß wirklich nicht, Beispiel, ob ich diese Rückenhandlung gemacht habe oder ob ich sie nicht gemacht habe. Ich gebe mal ein einfaches Beispiel, damit wir ein Beispiel haben, das realistisch ist, dass jedem von uns mit Sicherheit in seinem Leben mehrmals widerfährt. Ich weiß nicht, ob ich gerade in meinem Fajr-Gebet in der ersten Raka'a bin oder in der zweiten. Das ist ein typisches Beispiel. Das heißt, ich bin mir zu 50% sicher, dass ich recht habe, aber auch zu 50% unsicher. In diesem Fall sagte der Prophet, sallallahu alaihi wasallam, dass man in einem Hadith von Abu Sa'id al-Khudri, wenn man sich nicht sicher ist, ob man zwei oder drei Raka'a gebetet hat, dann soll man von dem ausgehen, was sicher ist. Wenn ich nicht sicher bin, ob zwei Raka'a oder drei sind, was ist sicher in diesem Fall? Dass es sicher ist, dass ich mindestens in der zweiten Raka'a. Weil ich bin mir gerade nur bei der dritten unsicher. Ich bin mir nicht sicher, bin ich schon in der dritten oder bin ich nicht in der dritten? Dass ich mindestens in der zweiten bin, da bin ich mir jetzt 100% sicher. Und deswegen gehst du von zwei aus. Du gehst von zwei Raka aus, wenn das Maghrib wäre, ja, ne? Gebet. Ich habe vorhin das Fajr als Beispiel gebracht. Können wir auch das Fajr als Beispiel bringen? Ich bin mir nicht sicher. Bin ich in der ersten oder in der zweiten Raka des Morgengebetes, dann gehe ich davon aus, dass ich in der ersten und bete eine zweite hinzu und mache den Taslim vor dem Salah. Und mache den Taslim vor dem Salah. Was so überliefert ist im Hadith von Abu Sa'id Khudri, radiallahu anhu. Der zweite Fall ist, dass ich mir auch nicht sicher bin, aber es gibt Hinweise darauf, dass ich entweder in der ersten oder in der zweiten Raka. Wenn es Hinweise darauf gibt, das bedeutet, es ist eigentlich nicht mehr 50-50, sondern es ist 60-40 oder 70-30 oder 80-20. In diesem Fall gehe ich von dem aus, was eher richtig ist. In diesem Fall gehe ich eher davon aus, dass es eben das ist, wo die 60% sind oder die 70% oder die 80% sind oder mehr oder weniger. Ich bin mir halt nicht sicher. Aber weil ich eine gewisse Unsicherheit habe, mache ich zwei Sajda. Aber logisch gesehen, wann soll ich diese zwei Sajda machen? Vor dem Salam oder nach dem Salam? Die Antwort lautet nach dem Salam. Warum? Weil ich ja mir eher sicher bin, dass ich im Recht bin. Beispiel, ich bin im Fajr-Gebet. Ich weiß nicht, ist es die erste Raka oder die zweite Raka? Ich denke aber, dass es eher die erste ist. Also gehe ich davon aus, die erste ist und bitte noch eine zweite und mache nach dem Salam meine zwei Sajda. Oder ich weiß nicht, ob es die erste oder die zweite Raka ist. Ich denke, es ist aber eher die zweite Raka schon, aufgrund meines Zeitgefühls. Weil normalerweise bete ich zum Beispiel Fajr Viertelstunde lang. Und es sind schon 8 Minuten, sagen wir mal, es sind schon 11, 12 Minuten um. Das heißt, ich bin mit Sicherheit schon in der zweiten Raka, nicht mehr in der ersten. Das sind Hinweise. Dann gehe ich davon aus, dass ich in der zweiten bin und bete einfach zu Ende, füge nichts hinzu und mache am Ende nach dem Salam zwei Sajda. Das ist, wenn man sich entweder nur zu 50% sicher ist oder zu mehr als 50% sicher ist, aber eben sich nicht hundertprozentig sicher ist. Das Beispiel, was ich euch gerade eben gemacht habe, bezog sich auf die Rukunhandlungen. Wie ist es bei Wajib-Handlungen? Bei Wajib-Handlungen ist es einfacher, denn entweder ich merke, dass ich diese Wajib-Handlung vergessen habe, oder ich bin mir nicht sicher, ob ich sie gemacht habe, noch während ich sie noch machen kann. Ich bin im Sujud. Realistisches Beispiel, ich bin im Sujud. Und ich spreche den Tasbih. Entschuldigung, ich spreche Dua allgemein. Ich sage, Rabbana atina fid dunya hasana. Wa fil akhirati hasana. Wa qina adhab an-nar. Rabbi ighfir li warhamni. Rabbi ighfir li wa li walidayya. Ich spreche irgendwelche Gebete in meinem Sujud. Und nach ein paar Minuten denke ich mir, habe ich eigentlich Subhanallah al-Ala gesagt? Habe ich es überhaupt schon gesagt oder noch nicht? In diesem Fall sagst du es einfach, du sagst es erledigt. Weil du bist ja noch im Sujud, was ist das Problem? Der zweite Fall ist, dass du dich bereits hingesetzt hast. Du bist im Sujud, du hast dich hingesetzt. Dann was haben wir gesagt? Wenn du dich hingesetzt hast, bist du schon zum nächsten Rukun übergegangen und du gehst nicht mehr zurück aufgrund einer Wajib-Handlung. Deswegen in diesem Fall betest du einfach weiter, wie der Prophet auch weiter gebetet hat, sallallahu alaihi wasallam, als er aufgestanden ist, zur dritten Raka und den Tashahud vergessen. Genau das Gleiche. Ja? In diesem Fall hast du eine Wajib-Handlung vergessen und in diesem Fall entfällt die Wajib-Handlung, aber du musst sie ersetzen am Ende des Salah durch zwei Sajda vor dem Salah. Wenn man sich nicht sicher ist, ob man eine Rukun-Handlung hinzugefügt hat oder nicht, oder eine Wajib-Handlung hinzugefügt oder nicht, in diesem Fall braucht man nichts machen. Also wenn ich bin jetzt gerade in der Sajda und ich bin mir jetzt, oder besser, ich bin im Tashahud. So, ich bin im Tashahud. Tahiyyatu lillahi wa salatu wa tayyibat. In diesem Moment fällt mir ein, habe ich jetzt eigentlich zwei oder drei Sajda gemacht? Ich weiß es nicht. Kann sein, es waren zwei, kann sein, es waren drei. Was machen wir in diesem Fall? Naja, wir bauen auf Gewissheit auf. Gewissheit ist, dass es zwei sind. Also brauche ich nichts machen. brauche ich gar nichts machen. Ich gehe davon aus, dass ich richtig gebetet habe. Die letzte Angelegenheit in Bezug auf die zwei Niederwerfungen ist, was ist, wenn man während der beiden Niederwerfungen einen Fehler macht? Wenn man während der beiden Niederwerfungen einen Fehler macht, braucht man diesen Fehler nicht zu korrigieren. Er entfällt. Stell dir mal vor, jemand hat vergessen, den Tasbih zu sagen in der Niederwerfung. Oder er ist sich nicht sicher, hat er zwei oder drei sich mal niedergeworfen. Er macht einfach das, was er denkt, was richtig ist. Also wenn er denkt, es war nur eine, macht er eine zweite hinzu und das war's. Und er braucht deswegen nicht nochmal eine weitere zwei Sajdas zu machen, denn das würde zu einer Endlosschleife führen können. Und was zu Üblem führt, was zu Falschem führt, muss ebenfalls falsch sein. So viel, liebe Geschwister, zu den beiden Vergesslichkeitsniederwerfungen im Salah. Ich denke, ich habe euch genug strapaziert mit diesem Thema. Ich hatte noch vor, ein weiteres Kapitel zu beginnen. Aber khair, inshallah, wir sind nicht da, um fertig zu werden mit dem Buch, sondern wir möchten inshallah auch lernen. Und vielleicht ist dem einen oder anderen noch eine Frage aufgekommen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala euch belohnen für eure Aufmerksamkeit und euch segnen für eure Anwesenheit.